Welt am Draht. Thema heute: Computer, die sprechen und hören. Welcome. I'm the President of the United States. Yes, that is true. And it's really a great pleasure for me and all the people in our beautiful country to be part of the world famous German radio show on SWR2. Please welcome your host, Michael Stein. Na, das ist doch mal eine Begrüßung. Von George W. Bush wird man nicht alle Tage angesagt. Willkommen bei Welt am Draht. Auf Deutsch heiße ich übrigens Michael Stein. Sie werden es schon vermutet haben, die beiden Stimmen eben von Lara und George W. Bush, das waren künstliche Stimmen aus dem Computer. Denn es geht heute um das Thema Sprache. Wie kommt sie rein in den Computer und wie wieder heraus? Oder anders formuliert, wie ist der aktuelle Stand der Technik bei der Spracherkennung und bei der Sprachausgabe? Und für welche Anwendungen lässt sich die Technik einsetzen? Auch ich begrüße Sie herzlich. Mein Name ist Lara und ich werde Sie heute gemeinsam mit meinem menschlichen Kollegen durch diese Sendung führen. Unser erstes Thema ist die Spracheingabe. So ist es. Und dabei wollen wir zwei Anwendungsfelder beleuchten. Das erste ist die Spracherkennung, die benutzt wird, um ein Gerät zu bedienen, um bestimmte Informationen von einem Computer zu bekommen. Später werden wir uns dann noch ein Diktiersystem anschauen. Wohl die meisten von uns haben schon Bekanntschaft mit Spracheingabesystemen gehabt, per Telefon wahrscheinlich. Denn viele Firmen versuchen durch den Einsatz von sogenannten Spracherkennern Personalkosten und damit Geld zu sparen. Guten Tag. Herzlich willkommen beim Kundenservice der Telekom. Geht es um dasselbe Thema wie bei Ihrem letzten Anruf? Ja oder nein? Nein. Nicht? Okay. Dann wählen Sie bitte. Geht es um eine Beratung, eine Nachfrage zu einem Auftrag, Ihre Rechnung oder um eine Störung? Um eine Störung. Hierzu ein Tipp. Sie können eine Störung auch übers Internet melden. Und zwar unter www.t-home.de/Kundendienst. Nun aber zurück zu Ihrer Störung. Ein Beispiel für einen Spracherkenner, der recht robust arbeitet. Das heißt, auch durch eine schlechte Telefonverbindung, durch laute Umgebungsgeräusche, durch undeutliche Aussprache, Dialekt oder Zögern, lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen. Aber er hat es auch vergleichsweise leicht. Er muss nur ein eng umgrenztes Vokabular kennen, das in diesem Fall sogar noch vorgegeben wird. Weicht man als Anrufer davon ab, dann kommt es zu Störungen in der Kommunikation. Nun aber zurück zu Ihrer Störung. Damit wir Ihnen dabei bestmöglich helfen können, möchte ich Sie noch Folgendes fragen. Tritt die Störung an dem Anschluss auf, von dem aus Sie gerade anrufen, ja oder nein? Ich weiß nicht, was Sie damit meinen. Es tut mir leid, aber das war keine gültige Eingabe. Bitte antworten Sie nur mit ja oder nein. Tritt die Störung an dem Anschluss auf, von dem aus Sie gerade anrufen? Schon komplexer ist da zum Beispiel die Sprachsteuerung eines Navigationssystems im Auto. Wieder kann das System bestimmte Erwartungen daran haben, was der Sprecher wohl sagen wird. Straßen und Ortsnamen, Hausnummern. Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, müssen die Macher solcher Systeme ganz bestimmte Strategien einbauen. Verständigungssicherung nennt man das. Professor Manfred Pinkal ist Computerlinguist an der Universität Saarbrücken. Sie sagen also, ich möchte nach München, dann kann das System auf zwei unterschiedliche Weisen dumm reagieren. Es kann davon ausgehen, Sie haben München gemeint. Und fragt dann, in welche Straße möchten Sie? Sie geben aber den Straßennamen für einen ganz anderen Ort an und dann funktioniert der Dialog nicht mehr. Die andere Möglichkeit ist die, das System fragt zurück, gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie gerade München gesagt haben? Wenn Sie das 5-mal gehört haben, dann haben Sie keine Lust mehr, dem System zuzuhören. Denn eines haben die Entwickler von Spracherkennen mittlerweile gelernt. Eigentlich unterhält sich niemand gerne mit einer Maschine. Damit der Benutzer nicht genervt reagiert, muss die Spracherkennung reibungslos funktionieren. Oder zumindest muss der Nutzer das Gefühl haben, es funktioniert alles ohne Probleme. Nicht nur die reine Spracherkennungsleistung macht also ein gutes, ein intelligentes System aus. Es kommt auch darauf an, wie clever es seinen Benutzer dazu bringt, ihm die wichtigen Informationen zu geben, damit das System damit arbeiten und zu den gewünschten Ergebnissen kommen kann. Eine intelligentere Strategie, und an solchen Strategien arbeiten wir, da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wäre die, dass das System einfach als nächstes fragt, zu welcher Straße in München möchten Sie fahren und dann ein kleines Zeitfenster Ihnen zum Protestieren lässt. Ja, im Normalfall akzeptieren Sie es und sagen einfach den Straßennamen. Ansonsten kommt sehr schneller Protest. Sie sagen, nein, nach München wollte ich eigentlich gar nicht. Und dann weiß das System Bescheid. Und es gibt noch ein Problem. Es ist paradox, aber zu gut funktionieren darf ein Spracherkenner nun auch wieder nicht, weil wir als Benutzer sonst unter Umständen vergessen, mit wem wir es da zu tun haben. Oder anders formuliert, ein Dialogsystem darf nicht den Eindruck erwecken, zu intelligent zu sein, erklärt Professor Manfred Pinkal. Ja, es ist so, je natürlicher der sprachliche Umgang mit Dialogsystemen wird, umso mehr werden Benutzer dazu verleitet, denen mehr zuzutrauen, als sie eigentlich können. Und da ist dann das Problem, wenn Benutzer anfangen, dem System komplizierte Warum-Fragen zu stellen oder anfangen, sich über Gott und die Welt zu unterhalten oder über ihre Meinungen über verschiedene andere Themen loszuwerden, dann ist es heute so, dass Dialogsysteme an ihre Grenzen stoßen und der Dialog zusammenbricht. Wir müssen sehen, dass auch in diesen Situationen Systeme robust reagieren. Das heißt, wir müssen denen mehr Wissen mitgeben, als sie es eigentlich benötigen, um ihre zentrale Aufgabe auszuführen, damit sie an jeder Stelle wissen, was der Benutzer von ihnen will. Auch dann, wenn sie das gar nicht machen können. Aber sie können dann wenigstens den Dialogzustand definieren und den Benutzer wieder zurückführen in den Bereich, in dem er sich vernünftig unterhalten kann mit dem System. Neben der Bedienung von Geräten, bei der es im Prinzip um das Erkennen einzelner Sprachkommandos geht, gibt es noch einen zweiten Bereich, in dem Spracherkennung eingesetzt wird, und das sind sogenannte Diktiersysteme. Mein Kollege hat ein solches System getestet. Es heißt VoicePro 11. Das System läuft auf einem PC unter dem Betriebssystem Windows und besteht aus dem eigentlichen Programm sowie einem hochwertigen Headset, also einer Mikrofon-Kopfhörer-Kombination. Das Programm wird installiert und das Headset angeschlossen. Dann folgt als erstes die Einrichtung der Hardware. Der Computer stellt dabei die Lautstärke des Headsets ein. Damit das klappt, muss man einen Text vorlesen, bis man einen Signalton hört. Dann folgt der wichtigste Schritt. Das Training des Systems. Sprechmodell erstellen heißt diese Funktion. Dazu muss der Benutzer zwischen 10 und 30 Minuten lang einen Text vorlesen, den das Programm vorgibt. Dabei kann man wählen, ob man lieber einen Sachtext über Spracherkennung oder einen Auszug aus dem Buch Die Schatzinsel vorlesen möchte. Die Aufnahme wird gespeichert und anschließend analysiert. Das Anlegen eines Sprechermodells dauert also alles in allem etwa 30 bis 40 Minuten. Wieso steht auf der Packung der Software dann aber kein Sprechertraining erforderlich? Installieren und sofort diktieren. Wir haben nachgefragt bei Elisabeth Bauer, Computerlinguistin beim Hersteller des Programmes der Firma Linguatec. Also Sie können schon gleich loslegen, aber Sie tun sich einfach was Gutes, wenn Sie vorher das Training machen, weil dann ganz genau auf Ihre jeweiligen Stimmgewohnheiten zugeschnitten ist, wie die Software sie erkennt. Mit anderen Worten, je mehr Pflege man seinem Spracherkenner angedeihen lässt, desto besser funktioniert er. Basis des Systems ist, wie auch in dem Beispiel vorhin, ein Wörterbuch, das alle Wörter und ihre Aussprache enthält. Während das Vokabular beim Dialogsystem am Telefon vergleichsweise klein ist, muss das eines Diktiersystems ziemlich umfangreich sein. Weil aber Computertechniker andere Texte als Rechtsanwälte oder Ärzte diktieren, gibt es jeweils spezielle Fachvokabularverzeichnisse, die man als Benutzer auswählen kann. Aber auch der Aufbau und die Pflege eines ganz persönlichen Vokabulars gehört dazu, wenn man mit einem Diktiersystem erfolgreich arbeiten will. Wenn ich ein Wort diktiere, das nicht im Vokabular enthalten ist, dann ist das System knallhart, das schreibt einfach das nächstähnliche hin. Und das kann natürlich ziemlicher Quark sein. Ja. Da gibt es die Möglichkeit, dass ich ein neues Wort, insbesondere dann, wenn es relativ häufig vorkommt für mich, dann lohnt sich das einzupflegen, dass ich dieses Wort einmal spreche, schreibe, dann habe ich das in das Vokabular eingefügt. Das ist so eine aktive Art des Lehrens, wie ich dem Computer ihm beibringe, mich besser zu verstehen. Wenn man sich wirklich auf das System einlässt und es wie einen virtuellen Kollegen behandelt, dann verbessert sich die Leistung zunehmend. Bis zu 99% richtig sind die diktierten Texte dann nach einiger Zeit, wenn sich Mensch und Maschine einmal aneinander gewöhnt haben. Sie hören die Sendung Welt am Draht auf SWR 2. Schauen und hören wir uns nun die andere Seite an. Wir kommen zum Thema Sprachausgabe. Ein Beispiel für ein gutes System können Sie gerade hören. Ich gehöre zu einem Programm, das VoiceReader Studio heißt. Meine Stimme klingt sehr menschlich, kein Wunder, denn ich basiere auch auf der Stimme eines Menschen. Die Computerlinguistin Elisabeth Bauer von LinguaTech erklärt, wie ich hergestellt wurde. Die Stimme der Sprachausgabe basiert auf menschlichen Stimmen. Das waren professionelle Sprecher, die ins Tonstudio gegangen sind. Die haben bestimmte Texte gesprochen, ziemlich umfangreiche Aufnahmen gemacht. Und das ist die Basis für die Sprachausgabe. Das heißt, eigentlich ist das schon eine menschliche Stimme. Sie wird nur durch sozusagen intelligente Algorithmen wieder neu zusammengesetzt, nach der Textvorlage. Unit Selection, übersetzt also etwa Auswahl von Bausteinen, nennen die Wissenschaftler dieses Verfahren der Sprachsynthese, der Herstellung künstlicher Stimmen. Dabei gibt es, vereinfacht gesagt, zwei Arbeitsschritte. Der erste ist die sogenannte Textanalyse. Die Aufnahmen, die von einem menschlichen Sprecher in stundenlanger Arbeit im Studio entstanden sind, müssen zuerst in sogenannte Phoneme zerlegt werden. Volker Strom arbeitet an der Universität im schottischen Edinburgh an Sprachausgabesystemen. Textanalyse bedeutet, Eingabe ist ein beliebiger Text. Da kann irgendwas reinkommen. Da müssen also Sonderzeichen ersetzt werden, Abkürzungen aufgelöst, Ziffern, Ketten in Zahlen umgewandelt werden und so weiter. Am Ende hat man einen Phonemstring, also eine Phonemkette. Phoneme sind Sprachlaute. Und dazu eine Beschreibung, wie die gesprochen werden. Das kann so weit gehen, dass man bei jedem Laut in Millisekunden sagt, wie lang er ist. Und die Satzmelodie beschreibt. Unser System geht nicht so weit an Signal ran. Wir haben eine linguistische Beschreibung. Wir sagen also dem System, wo Wortgrenzen sind, Silbengrenzen, welche Silben lexikalische Betonung haben, welche Silben akzentuiert sind, wo Phrasengrenzen sind, was für ein Typ von Phrasengrenze, ob es ein Satzende ist, ein Ende von einer Frage oder ein Komma. Man könnte sagen, gesprochene Satzzeichen, Punkt, Komma, Fragezeichen. In dieser linguistischen Beschreibung besteht die eigentliche Arbeit der Wissenschaftler. Der zweite Arbeitsschritt, die Sprachsynthese. Denn jeder einzelne Laut liegt nach der Zerlegung in vielen Varianten vor. Das Sprachausgabesystem muss später dazu in der Lage sein, selbstständig die am besten passenden Versionen der einzelnen Laute auszusuchen, um daraus wieder menschlich klingende Sprache zu machen. Und damit das gut gelingt, ist es wichtig, möglichst gutes Ausgangsmaterial zu haben, aus dem sich die einzelnen Laute herausfischen lassen. Dazu gehört auch, dass die Texte zum späteren Einsatzzweck passen. Die Texte werden sorgfältig ausgewählt, sodass von jedem Baustein mehrere Exemplare vorhanden sind, in verschiedenen Kontexten. Und es kommt auch auf die Anwendung an. Also wenn jemand so im Nachrichtensprecherstil spricht, dann genügt es, 6 Stunden lang ausgewählte Zeitungstexte vorlesen zu lassen. Wenn das eine Stimme ist, die in einem Dialogsystem angewendet wird, für Hotelbuchung, Flugbuchung, dann ist es besser, solche Dialogabschnitte vorlesen zu lassen. Denn je ähnlicher der aufgenommene Text dem kommt, für was es später eingesetzt werden soll, desto besser klingt es. Ein Beispiel. Wir lassen jetzt einmal ein Sprachsynthesesystem einen Texttyp sprechen, den der Sprecher bei der Herstellung der Stimme ganz bestimmt nicht gelesen hat. Habe nun, Philosophie, Juristerei und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor. Und bin so klug als wie zuvor. Man hört deutlich, dass die Art, wie der Text vorgetragen wurde, nicht zum Text selber passt. Das Beispiel zeigt, wie komplex die Aufgabe ist, eine möglichst menschlich klingende Stimme herzustellen. Denn eigentlich hört sich die Stimme ja schon ganz gut an. Nur es stimmt irgendetwas nicht damit, das spürt man. Es ist vor allem die Melodie des Satzes, die irgendwie nicht stimmig ist. Volker Strom von der Uni Edinburgh. Stimmen im Stil von Nachrichten zu erzeugen, das klappt heute schon sehr gut. Vor allem, weil wir mehr und mehr Material aufnehmen. Zu Beginn waren es 2 Stunden. Wir haben heute schon Stimmen, die sind 20 Stunden groß. Das sind so viele Bausteine von jedem Diphon vorhanden, dass man kurze Sätze oft perfekt rausbekommt. Die Übergänge sind so glatt, dass man sie nicht mehr hört. Was immer noch Probleme bereitet, sind Emotionen, Attitüden, Ärger zum Beispiel. Eine ganz große Herausforderung ist Singen. Das wird mit dieser Technik, Unit Selection, Bausteinauswahl, niemals funktionieren, weil man nie genügend Exemplare von allen Diphonen in allen Tonhöhen haben wird, um damit singen zu können. Und es gibt noch eine Herausforderung, Dialekte oder Soziolekte. Für die englische Sprache haben die Forscher in Edinburgh da schon einiges geschafft. You will now hear the same sentence from different voices. You will now hear the same sentence from different voices. You will now hear the same sentence from different voices. Man konnte die Unterschiede deutlich hören. Sie bestehen im Wesentlichen in der Art, wie die einzelnen Menschen aus den unterschiedlichen Regionen Großbritanniens die verschiedenen Laute artikulieren. Der Deutsche Volker Strohm, der an der Uni im schottischen Edinburgh arbeitet, hat da aber auch noch andere Pläne. Das ist mein Hobbyprojekt mit Kollegen in Wien. Wir wollen eine Wiener Dialekt- und Soziolekt-Stimme machen. Wir wollen das auch mit Unit Selection. Die Hauptarbeit daran ist das Lexikon. Es gibt fürs Wienerische kein Lexikon. Es gibt Wortlisten, meistens nur über eingeschränkte Themen wie Lebensmittel, Schimpfwörter und sowas. Wir müssen das Lexikon selbst machen. Und wir haben begonnen mit einem Lexikon für Hochdeutsch, das 400.000 Vollformen hat, und versuchen das mit Regeln an das Wienerische anzupassen. Es gibt verschiedene Grade von der Abweichung vom Standard, auch im Wienerischen. Da gibt es das Gehobene oder die, ja, sagen wir mal, Arbeiterklasse Wienerisch. Nur noch da noch feine Nuancen. Jeder Sprecher, eigentlich müsste man so ein Aussprachewörterbuch auf jeden einzelnen Sprecher zuschneiden. Und da steckt die Arbeit. Spracheingabe und Sprachausgabe, wenn man diese beiden Technologien, die ohnehin eng miteinander verwandt sind, kombiniert, dann entstehen Systeme, mit denen wir Menschen kommunizieren können. In Dialogsystemen von Automaten zum Beispiel oder auch in Form von vorgeschalteten Filtern bei Callcentern, mit denen wir Anrufer an den richtigen Ansprechpartner weitervermittelt werden sollen. Alles Dinge, die natürlich auch Menschen machen könnten. Und es gibt noch ein Beispiel, und dazu werfen wir einen Blick 10 Jahre zurück. Verbmobil, so hieß ein ehrgeiziges Projekt des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz. Man wollte damit einen maschinellen Dolmetscher entwickeln. Welcome to the Verbmobil Translation System. Please speak the telephone number of your partner. 0177555. Guten Tag. Good morning. Hello, this is Mr. Klein speaking. I just arrived at the airport. Hallo, hier spricht Herr Klein. Ich bin gerade auf dem Flughafen angekommen. Oh, das ist schön. Ihr Zimmer im Grand Hotel ist schon gebucht. Ich suche Ihnen noch eine passende Zugverbindung heraus. Oh, that's fine. Your room at the Grand Hotel is already booked. I will pick up a train connection for you. Das Video entstand Ende der 90er Jahre. Ein über ganz Deutschland verteiltes Team arbeitete gemeinsam und interdisziplinär an der Entwicklung des maschinellen Dolmetschers. Die Vision war, dass sich zwei Menschen unterhalten und dabei ihre jeweilige Muttersprache sprechen würden. Der Automat dazwischen, ein leistungsfähiges Computersystem, versteht Deutsch, Englisch und Japanisch und übersetzt sehr schnell und automatisch in die jeweils andere Sprache. 8 Jahre sind seit dem Ende des Projektes vergangen. Kaufen kann man Verbmobil bisher nicht. Woran liegt das? Die Frage geht an Reinhard Karger vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz in Saarbrücken. Woran liegt das? Es liegt letztendlich daran, dass die Verarbeitung von natürlicher, von menschlicher Sprache ein außerordentlich komplexes Problem ist und eine außerordentlich grandiose Leistung darstellt in all den Bereichen, wo wir heute Fortschritte sehen. Ich verstehe, dass man gerne den maschinellen Dolmetscher hätte, aber es ist letztendlich eigentlich ein unheimlich sympathisches Zeichen für die faszinierende Sprachfähigkeit, die der Mensch hat, dass wir heutzutage, obwohl wir irrsinnig begeisterungsfähige, faszinierende digitale Maschinen haben, dass wir mit diesen Maschinen sehr, sehr viel machen können. Aber sobald wir uns beschäftigen mit den kognitiven Fähigkeiten des Menschen, mit den Wissensfähigkeiten des Menschen, sehen wir, dass diese Maschinen durchaus schon gute Assistenten mal sein können. Aber wenn es zu schlimm wird für die Maschinen, also eben gerade mit diesem Problem der maschinellen Übersetzung, scheitern sie noch und bestätigen letztendlich das, was wir schon auch schon immer wussten. Die Sprache ist faszinierend, die Sprache ist eine einmalige, auf dieser ganzen Welt einmalige Begabung, begeistert uns im Gespräch und letztendlich zeigt die Abwesenheit von maschinellen Dolmetschern heute noch unsere, wie soll ich sagen, unsere unendliche Überlegenheit über die Maschine. Was hat denn dann die Beschäftigung mit Verbmobil gebracht? Wenn wir uns begeben ins Jahr 1993, als Verbmobil angefangen hat, da hatten wir in Deutschland eine Situation, dass man gesehen hat, Benutzerschnittstellen und intelligente Benutzerschnittstellen und Dialog mit Maschinen wird zunehmend wichtig sein. So, das ist nicht etwas, was einer alleine kann, das kann keine Gruppe alleine, das kann kein Standort in Deutschland alleine, da müssen viele Leute miteinander reden und es gibt viele wissenschaftliche Ansätze. Es ist absolut ganz bestimmt interdisziplinär. Gut, und man hat mit Verbmobil adressiert das maximal komplexe Problem für Sprachtechnologie und man hat es geschafft, dass 30 Gruppen in Deutschland zusammengearbeitet haben, aber nicht nur zusammengearbeitet mit irgendwie mach doch mal was, sondern mit einem konkreten Ziel. Mit dem Ziel, ein System am Ende zu haben, das tatsächlich den maschinellen Dolmetscher zeigt, das beweist, dass es überhaupt möglich ist, heutzutage ein solches System zu bauen. Man hat es geschafft, dass diese ganzen Gruppen ihre Komponenten verbessert haben, ihre Kollegen kennengelernt haben, andere wissenschaftliche Ansätze kennengelernt haben und insgesamt Sprachtechnologie in Deutschland heute auf einem wirklich hochinteressanten Stand ist. Reinhard Karger vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Vielen Dank für das Gespräch. Wir haben in dieser Sendung nun schon einiges über Spracheingabe und Sprachausgabe gehört. Am Schluss wollen wir uns nun noch ein System ansehen, das beide Technologien und außerdem auch Ergebnisse der künstlichen Intelligenzforschung verwendet. Es zeigt, wie wir schon Geräte wie Handys oder MP3-Player bedienen können. Mein Kollege hat mit Alexander Pfalzgraf vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz gesprochen. Gut, das System schaltet sich ein und man sieht zunächst alle Alben, die man in seiner Mediathek verfügbar hat und kann dann eben per Sprache auch über diese Alben browsen. Also zum Beispiel, zeige alle Rockalben. 12 Rockalben. Jetzt sieht man hier eine Liste im Prinzip aller gespeicherten, also auf dem iPod gespeicherten Alben. Also aller Rockalben in diesem Fall, die ich gerade adressiert habe. Man sieht jetzt auch auf der grafischen Oberfläche, dass das Genre Rock ausgewählt ist und eben alle Alben, die dazugehören. Wie macht das System das? Woher weiß es denn, was jetzt Rockalbum ist und was nicht? Ja, das System nutzt die Metainformationen, die in den ID3-Tags der MP3s gespeichert sind. Die werden bei der Vorverarbeitung ausgelesen und daraus werden komplette semantische Informationen erstellt, mit denen das System umgehen kann. Das sind die Informationen, die man zum Beispiel auch am PC-Bildschirm angezeigt bekommt, die vorher aber jemand, ein Mensch, eingegeben hat. Ganz genau. Also wenn man bei iTunes beispielsweise einen Song kauft, dann ist der ID3 getaggt. Das heißt, man weiß, von welchem Künstler der Song ist, aus welchem Genre der ist und so weiter. Gut, also ich kann sagen, spiele Elephant. Elephant von The White Stripes wird abgespielt. Das war jetzt in diesem Fall gerade ein Albumtitel, den ich genannt habe. Das System hat das direkt erkannt und spielt jetzt das Album von vorne bis hinten erstmal durch. Ich kann jetzt auch beliebig in dem Album rumspringen und sagen, spiele den 4. Song. I just don't know what to do, W wird abgespielt. In diesem Fall springt das System jetzt direkt zum 4. Song in dem Album und spielt diesen ab. Erstelle eine neue Playliste. Playliste 3 wurde erstellt. Füge das Lied One Way von The Verve hinzu. Mantel zu Playliste 3 hinzugefügt. Spiele diese Playliste. Playliste 3 wird abgespielt. So kann ich sukzessive die Playliste per Sprache füllen. Ich muss sie nicht immer wieder neu adressieren. Das System weiß über sein Gedächtnis, von welcher Playlist ich gesprochen habe und kann diese Playliste dann weiterhin füllen. Am Ende kann ich sie dann abspielen. Eben die normalen Operationen, die ich vom iTunes kenne, sind eben auch über die Sprache möglich. Sie haben hier so eine Maus in der Hand, auf die Sie drücken, bevor Sie was sagen. Warum tun Sie das? Das Drücken löst das sogenannte Push-to-Activate aus. Das Problem ist, das Mikrofon ständig offen zu lassen für das System. Würde bedeuten, man hat viele Fehlerkennungen, weil einfach ganz viel sogenannter Off-Talk in das System hineinkommt und das System versucht, das irgendwie zu interpretieren, hat natürlich an der Stelle keine Chance. Was ist künstliche Intelligenz an diesem System? Künstliche Intelligenz an diesem System ist das Verstehen von natürlicher Sprache einerseits, aber vor allem die Interpretation der natürlichen Sprache, also die Erkennung der Intention des Benutzers, was möchte der Benutzer, und dann daraus eben ein korrektes Dialogverhalten abzuleiten. Wie kann ich kollaborativ mit dem Benutzer zusammen das erörtern, was er eigentlich möchte, sodass sein Ziel erfüllt werden kann am Ende. Welt am Draht. So, das war's für heute. Das war Welt am Draht mit dem Thema Computer, die sprechen und hören. Auf unserer Homepage finden Sie diese Sendung noch einmal zum Nachhören, Sie finden das Manuskript und Sie finden dort einige Links, die zu anderen interessanten Seiten zum Thema führen. Unter anderem auch zu einigen künstlichen Stimmen. Die Internetadresse www.swr2.de/wissen. Noch einmal www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie sich einfach bis zur Welt am Draht Homepage weiter. Ja, vielen Dank an meine Kollegin Lara, eine Stimme aus dem Sprachausgabesystem Voice Reader Studio. Schon erstaunlich, welche Qualität die künstlichen Stimmen heute haben. Ich kann nur hoffen, dass wir menschlichen Moderatoren dadurch nicht irgendwann einmal überflüssig werden. Bis zum digitalen Nachrichtensprecher, das haben wir ja vorhin gehört, ist es jedenfalls nicht mehr weit. Ihn könnte man heute schon realisieren. Verkehrsmeldungen werden ja, zumindest am Telefon, zum Beispiel bei verschiedenen Rundfunkanstalten, schon von Computerstimmen verlesen. Noch kann man aber auch bei der besten Stimme irgendwie spüren, dass da ein Computer dahinter steckt. Und ob es jemals gelingen wird, eine Computerstimme etwa beliebige, lyrische Texte so sprechen zu lassen, dass man den Betrug nicht merkt, das darf man wohl bezweifeln. So sind Sprachausgabesysteme also bis auf Weiteres immer dort akzeptabel, wo man auf den Einsatz einer echten menschlichen Stimme verzichten kann, weil es in erster Linie auf den Inhalt ankommt und nicht so sehr auf die Art, wie ein Text gesprochen wird. Das Schlusswort hat aber wieder der Präsident. Diese Stimme entstand übrigens bei der Firma Saraprog in Edinburgh. Grundlage dafür waren die wöchentlichen Fernsehansprachen von George W. Bush, die die Wissenschaftler zerlegt und analysiert haben. Sie können die Stimmen selber im Internet ausprobieren, wenn Sie möchten. Auf diese Weise lassen sich übrigens auch die Stimmen von schon nicht mehr lebenden Leinwandgrößen digital nachbauen und wieder zum Leben erwecken. Eine etwas gruselige Vorstellung. Den Link zu George W. finden Sie auf unserer Homepage. Also, tschüss, sagt Michael Stein. Okay, guys, thanks for listening to Welt am Draht. It was very interesting for me and all the people in this country. God bless me. And sorry. God bless you.